Vergegenwärtigen wir uns den Erwartungshorizont europäischer Reisender, die seit dem ausgehenden Mittelalter, vor allem aber in der frühen Neuzeit, die unvorstellbaren Weiten Asiens erkundeten. Gleich zwei Kontexte sind bestimmend für ihre Wahrnehmung und Beschreibung der für sie fremden Welten. Erstens, die Randgebiete des menschlichen Wissens waren immer ein fruchtbares Territorium für Monster, konstatiert der Historiker Christopher Dell. Seit der Antike rätselte Europa darüber, was jenseits seiner Grenzen existierte. Plinius der Ältere, 22-23 bis 70 nach Christus, breitete in der Naturalis Historia den antiken Kenntnisstand über Fabelvölker aus, deren Existenz in Asien oder Afrika vermutet wurden. Da gab es die kopflosen Blemyern, bei denen Augen, Nase und Mund auf der Brust prangten, die Skiapoden, die nur ein Bein hatten, mit dem sie aber blitzschnell rennen konnten und die sich den riesigen Fuß bei Bedarf als Sonnenschutz über den Kopf hielten. Oder die Kynocephalen, ein Menschenschlag mit Hundeköpfen, so Dell, der sich in Felle wilder Tiere kleidet, statt der Sprache Gebell von sich gibt und mit Krallen bewehrt von der Jagd und dem Vogelfang lebt. Das Buch faszinierte die Menschen über das Mittelalter hinaus und prägte noch die europäischen Entdecker. Sie hielten stets Ausschau nach Fabelwesen jeglicher Natur. Der zweite Kontext. Für das christliche Abendland war es eine verstörende Erkenntnis zu erfahren, dass rund um den Globus Menschen lebten, die noch nie etwas von Jesus Christus oder der heiligen Jungfrau Maria gehört hatten und trotzdem ein glückliches Leben führten. Da man überzeugt war, es gäbe einzig den Gott der Bibel, der die Welt erschaffen habe, musste alles andere Teufelswerk und Götzendienst sein. Überall entdeckte man deshalb Menschen, die unter dem Gesetz Satans lebten, verabscheuungswürdig und zu eliminieren, wenn nicht durch Taufe, dann durchs Schwert. Zur gleichen Zeit wurde in Europa im Zeichen des Hexenwahns ein Krieg gegen Frauen geführt. Bis weit ins 18. Jahrhundert herrschte eine regelrechte Teufelsmanie, die mit einer profunden Dämonologie einherging. So quollen die Berichte westlicher Reisender über von Formulierungen wie Kinder des Satans, Teufelsbeschwörer oder Götzendiener.